Übung 11. Vokale in den Wörtern. Lang oder kurz? Hören Sie zu und unterscheiden Sie. In welcher Spalte sind die Vokale kurz? A. Der Vater. Der Bruder. Der Sohn. Die Oma. B. Die Tante. Die Mutter. Das Kind. Der Enkel.